kommen im Morgengrauen zu dir. Sie treten dir mit Stiefeln in die Tür. Sie schlagen dich auf deine Fragen in den Magen, verdrehen dir die Arme und schleppen dich in ihren Wagen. Du sagst, sowas kann nie geschehen, doch es geschieht, nur kann man es nicht sehen, weil es im Geheimen passiert. Solang die Folter weiter existiert. Sie bringen dich in einen feuchten Keller. Sie schlagen dich und sagen, rede schneller. Sie geben dir Elektroschocks und Spritzen. Sie hindern dich am Schlafen, liegen, sitzen. Du sagst, das gibt's nur in diesem Lied. Kann sein, dass es schon morgen dir geschieht, weil es tagtäglich überall passiert. Solang die Folter weiter existiert. Knechte sitzen überall, im Norden, Süden, Osten und im Westen. Wird es bald heißen, wer foltert am besten? Du sagst, du hast nichts damit zu tun. Es reicht nicht, sich in Unschuld auszuruhen, weil jeder Mensch die Würde verliert. Solang die Folter weiter existiert.